Also vielen Dank nochmal für die Einladung hierher nach Weimar. Wer kann an diesem Ort nicht an die Kombination Deutsch-Kultur Goethe-Schiller-Buchenwald denken? Als eine Künstlergruppe aus Hamburg vor Jahren in Weimar bei einem dieser Schiller-Feste rumlief, hatte sie vorher eine Anfrage an die Welt geschickt zum Thema Freiheit trainieren. Von dem New Yorker Künstler Boris Lurie, der 1945 aus Buchenwald befreit wurde, haben sie sinngemäß als Antwort bekommen: Freiheit? Dazu fällt mir nichts ein. Wer an sowas dort denkt, soll seinen Blick nach Buchenwald richten. So etwas ließe sich auch über die Avantgarden sagen, ob es politische oder künstlerische sind oder waren. Es gibt sie nicht und es kann sie nicht mehr geben. Und wer sich als eine solche, als Avantgarde sehen lassen möchte, sollte sich eher mit dem Problem herumschlagen, im Falle eigener Wertmächtigkeit zur Avantgarde der Konterrevolution gezählt werden zu müssen, politisch und künstlerisch. Bevor wir uns der Kritik der Situationistischen Internationale hinsichtlich Kunst und Politik zuwenden, möchte ich fragen, was mit der Wortverbindung politische Kunst oder kritische Kunst angezeigt sein kann. Dabei möchte ich mich aber nicht auf unmittelbare Definitionsversuche bezüglich der Kunst, der Politik, des Politischen oder der Kritik einlassen, weil diese nämlich selbst politisch umstritten sind und insofern selbst der Form des Politischen unterworfen sind. Vielmehr möchte ich fragen, ob es sich von vornherein überhaupt vornehmen lässt, Politik zu machen, Kunst zu betreiben oder einen kritischen Standpunkt einzunehmen, in dem Sinne, dass damit verstanden wird, dass diese Tätigkeiten, die damit benannt sind, die Eigenschaften haben, politisch, künstlerisch oder kritisch zu sein. Kann ein solches Vornehmen denn mehr bedeuten als ein bloßes Versprechen oder ein suggestives Selbstversprechen bzw. eine Selbstversicherung, dessen Einlösung aber völlig offen scheint? Ist es nicht vielmehr so, und das wage ich mit guten Gründen zu behaupten, dass wir immer nur im Nachhinein sagen können, ob eine Tätigkeit, ein Werk oder ein Ereignis oder eine konstruierte Situation bezogen auf die Situationisten auch wirklich politisch, künstlerisch oder kritisch gewesen ist? Und selbst diese nachträglichen Bestimmungen oder die Frage, ob sie auch wirklich zutreffend sind, fallen wiederum in den Bereich des politischen Handgemenges. Das heißt, Politik, Kunst und Kritik sind als Titel für Bestimmungen zu verstehen, die ihrerseits umkämpft sind, die immer wieder aufs Neue in der politischen Form des diskursiven, kommunikativen oder auch wirklichen Handgemenges ausgehandelt werden. Ähnlich wie übrigens auch solche Begriffe wie das Vernünftige, das Schöne, das Gute, das Wahre oder das Gerechte. Auch dann, wenn wir Kunst und Politik kritisieren, werden wir dieses Handgemenge, die politische Form, nicht los. Eine solche Kritik vollzieht sich immer im Modus des Politischen. Bezogen auf die SI scheinen mit einer solch allgemeinen Bestimmung der Form des Politischen auf den ersten Blick jedoch einige Probleme verbunden zu sein. Ging es der SI in der späteren Phase doch um, ich zitiere, neue Aktionsformen gegen Politik und Kunst? Entsprechend formulierte sie an anderer Stelle, Zitat: Unter politischer Bewegung versteht man heute die spezialisierte Tätigkeit von Gruppen bzw. Parteiführern, die aus der organisierten Passivität ihrer militanten Anhänger die Unterdrückungskraft ihrer zukünftigen Macht schöpfen. Die Situationistische Internationale will mit der hierarchischen Macht nichts gemein haben, auf welche Weise es auch sein mag. Sie ist also weder eine politische Bewegung, noch eine Soziologie der politischen Mystifikation. Zitat Ende. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass jenes Politische, von dem ich gesprochen habe, welches das Feld der Auseinandersetzungen, der Kämpfe und der Dissense bezeichnet, etwas anderes darstellt als die Politik, von der die SI hier spricht. Die Politik, von der die SI spricht, ist durch dasjenige, was die SI als die Gesellschaft des Spektakels bezeichnet, formbestimmt. Es ist eine in diesem Sinne spektakuläre Politik, eine Politik der Repräsentation, die zugleich ein durch Macht und Herrschaftsverhältnisse bestimmtes Bild von Politik produziert und reproduziert. Das kritisiert dann eben die Situationistische Internationale dann. Politik erscheint in der spektakulären kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft als eine eigenständige Sphäre, nämlich als ein Bereich des Engagements, in dem sich spezialisierte Politmanagerinnen, wie zum Beispiel Partei- und Gewerkschaftsleute, Berufspolitiker oder auch engagierte Bürger tummeln. Auch in linksradikalen und autonomen Zusammenhängen sowie ebenfalls im Bereich der politisch engagierten Kunst finden sich etliche Leute, die bewusst oder unbewusst dort bestimmte Führungsqualitäten und somit ein Politmanagerinnen-Dasein ausbilden, erlernen und einüben. Politik und das Politikmachen stellt sich in einer spektakulären Form, das heißt immer auch in einer ideologischen Form, als getrennt vom alltäglichen Lebensbereich der Menschen dar und teilweise auch relativ getrennt vom Bereich der Ökonomie, der Wissenschaft und eben von der Kunst, welche der spektakulären Ordnung ebenfalls als ein getrennter Bereich erscheint, in dem sich Spezialistinnen und Spezialisten und Stars tummeln. An den Stars ist jedoch zu erkennen, dass jene Bereiche wie etwa Kunst und Ökonomie nicht komplett getrennt sind, sondern nur als getrennt erscheinen. Werden doch die Stars gehandelt wie jede andere Ware auch. Sie haben einen spezifischen Marktwert. Der Erscheinungsform der Trennungen liegt letztlich eine Klassentrennung ökonomischer und herrschaftlicher Funktionsträger und Trägerinnen zugrunde, die durch jene spektakuläre Ordnung jedoch verschleiert ist. Indem diese Ordnung und damit jene Erscheinungsform der Trennungen reproduziert wird, ist das Politische, von dem ich eingangs gesprochen habe, aber verdrängt oder ausgeblendet. Das Politische ist durch die spektakuläre Politik verhüllt. Insofern kann gesagt werden, dass die spektakuläre Politik eine Politik des Scheins und somit pseudopolitisch ist. Sie ist nicht wirklich politisch, sondern sie ist polizeilich, also eine Form der Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung. Die Aufrechterhaltung der spektakulären Ordnung, also das Polizeiliche, besteht wesentlich in der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Wert- und Warenform, ihrer ökonomischen Mechanismen und den damit verbundenen Verwertungsbedingungen der staatlichen Organisationen und Institutionen, so zum Beispiel auch der Bereich der Familie, sowie der ideologischen Staatsapparate und Ähnlichem. Alle subversiven Strategien schlagen unter der Formbestimmung des Spektakels entweder sofort ins Polizeiliche um, werden dort ausgeblendet, oder sie modernisieren eben die Gesellschaft des Spektakels. Das heißt, in beiden Fällen, in der Ausdrucksweise der SI, sind die subversiven Tätigkeiten, sobald sie in der spektakulären Totalität erscheinen, rekuperiert worden. Wenn die SI davon spricht, Kunst und Politik wegzuschaffen, aufzuheben oder zu verwirklichen, dann zielt dies in erster Linie auf die Aufhebung jener Trennungen ab. Wie aber ist eine solche Aufhebung zu denken? Grundlegend ist mit dieser Frage die nächste Frage verbunden, nämlich die Frage nach der Proletarisierung der Welt und der gesellschaftlichen Individuen. Doch bei diesen Fragestellungen ist zunächst zu benennen, was Aufhebung der Kunst hinsichtlich des Verhältnisses von künstlerischen und politischen Tätigkeiten nicht heißen kann. Es kann damit nicht ausgesagt sein, dass hinsichtlich ihres Aufgehobenseins künstlerische und politische Formen ununterscheidbar dasselbe seien. Weiterhin wird es auch bei einer überwundenen spektakulären Form der Gesellschaft immer möglich sein, an einem Tun, an verschiedenen Tätigkeiten oder Tätigkeitsprozessen Künstlerisches und Politisches voneinander zu unterscheiden, wenn auch in einer anderen Art und Weise und einer anderen Bestimmtheit als innerhalb der spektakulären Ordnung. Solche Unterscheidungen lassen sich aber immer nur im Nachhinein angemessen treffen, auch dann, wenn beide Hinsichten, nämlich das Politische einerseits und das Künstlerische andererseits, sich auf ein und dieselben Tätigkeit beziehen und an dieser somit sowohl politische als auch künstlerische Momente gemeinsam thematisieren. Die Unterscheidbarkeit zwischen einer politischen Form und einer künstlerischen Form des Tuns bliebe damit aller Aufhebung zum Trotz also weiterhin in Kraft. Künstlerische Praktiken wie Malen, Tanzen, Fotografieren, Romane produzieren und so weiter sind auch unter der Perspektive der Aufhebung von Kunst und Politik nicht schon per se als politisch zu deklarieren, wenn, wie schon angedeutet, unter dem Politischen die allgemeine Form des Dissenses und der immer auch notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen verstanden wird. Genauso wenig kann selbstverständlich das Umgekehrte gelten. Nicht jedes gesellschaftliche Handgemenge ist bezogen auf jenes Aufgehobensein per se schon als künstlerisch zu deklarieren. Aufhebung von Kunst und Politik als kritische Perspektive kann in begrifflicher Hinsicht und bezogen auf die Ausführungen der SI somit nur heißen, ihre getrennten Erscheinungen sowie den Schein ihres Getrenntseins, wie sie sich in der Form des Spektakels als separate Sphären darstellen, zu überwinden. Mit Hinblick auf die Gesellschaft des Spektakels und damit verbunden auf die kapitalistisch bestimmte Ökonomie der Wertvergesellschaftung, auf ihre Ideologie, ihre Staatsapparate und so weiter und vor allem hinsichtlich der Proletarisierungsprozesse zielt die Forderung nach einer Aufhebung von Kunst und Politik, wie sie die SI verstanden hat, perspektivisch im Wesentlichen auf folgende Punkte ab. Erstens ging es der SI darum, den Bereich der verdrängten radikalen Bedürfnisse der proletarisierten Individuen, ihre Begierden und Leidenschaften zur Sprache kommen zu lassen. Zweitens ist damit verbunden ein Abzielen auf eine freie Fähigkeitsentwicklung der Individuen jenseits der Proletarität, auf die freie Entfaltung ihrer wirklichen Individualitäten im Gegensatz zu ihrem Dasein als zurechtgeschützter Arbeitskraftbehälter, als vereinzelter Einzelner oder vereinzelte Einzelne oder als Geldmonaden. Nicht ein Mehr an Freizeit, in welcher die Individuen bloß ihre Arbeitskraft reproduzieren, sondern disponible Zeit, wie Marx das ausdrückt, also Zeit, die wirklich frei zur Verfügung steht, wäre diesbezüglich eine Voraussetzung für gesellschaftliche Individualitätsentwicklung, weshalb Lohnarbeit zu überwinden und Arbeit in Richtung einer Travail attraktiv, also einer anziehenden Arbeit, oder in Richtung spielerisch-experimenteller Tätigkeit zu befreien wäre. Drittens stehen dafür unter anderem auch die Versprechen der bisherigen Künste. Sie wären für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung heranzuziehen, da künstlerische Praktiken Medien für eine solche freie Fähigkeitsentwicklung der gesellschaftlichen Individuen sein können. Es gilt hierbei auch die fünf Sinne weiterzuentwickeln und bezüglich ihrer Form zu sublimieren, also zu veredeln. Die Versprechen der Künste ernst zu nehmen und sie einzulösen, wäre zugleich eine Befreiung der künstlerischen Tätigkeiten von den Regeln der bürgerlich oder vorbürgerlichen herrschenden Kunstnormen und eine Überwindung der bisherigen Form des Kunstbetriebes. Viertens, anders als im Surrealismus, bedeutet bei der SI die Losung, die Kunst im Leben zu verwirklichen, nicht wie im Surrealismus die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen, sondern die poetischen Momente künstlerischer Praktiken geschichtlich zu retten, das heißt schließlich die surrealistische Parole umzukehren und die Revolution in den Dienst der Poesie zu stellen. Unter dem Blick der nachträglichen Bestimmungen können zwar bestimmte künstlerische Praktiken durchaus als Mittel einer revolutionären Politik gedient haben, aber nicht zum letzthinigen Zweck einer revolutionären Situation oder revolutionärer Tätigkeitsprozesse, sondern zum Zweck der Poesie. Poesie ist für die SI der Titel für geäußerte radikale Bedürfnisse oder Begierden, die eben auf diese Fähigkeitsentwicklung dieser gesellschaftlichen Individuen abzielen. Das Poetische ist somit die Äußerungsform, in welcher Tätigkeiten oder Werke stehen, in welcher sich radikale Bedürfnisse artikulieren, das heißt Bedürfnisse, die auf disponible Zeit abheben und auf freie Entwicklung individueller Fähigkeiten. Zitat von der SI: Das Programm der verwirklichten Poesie ist nichts weniger, als deren Ereignisse und ihre Sprache gleichzeitig und auf untrennbare Weise zu schaffen. Entsprechend ist es für die SI, Zitat, Poesie ist die Poesie nichts, wenn sie zitiert wird. Sie kann nur zweckentfremdet wieder ins Spiel gebracht werden. Also da ich jetzt nicht vorhabe, poetisch zu sein, ist das, was ich hier zitiere, auch kein performativer Widerspruch. Auch wenn eine solche Programmatik, das bezogen auf den Zivilisationsbruch Auschwitz hinsichtlich barbarischer Volksmobilierten kritisch zu reflektieren wäre, worauf ja Stefan schon eingangs hingewiesen hat, und dass sich, wenn es als ein Programm interpretiert wird, außerdem relativ utopisch anhört, bleibt jedoch insgesamt zu beachten, dass es sich hierbei um begriffliche Maßstäbe handelt, die aus den Glücksversprechen der Kunst und der bürgerlichen Gesellschaft selbst entnommen sind und an denen sich das Gegenwärtige zu messen hat. Das heißt, ein solches Programm stellt keinen Utopismus dar. Weiterhin gilt, dass das politisch sein oder poetisch sein sich nicht vornehmen lassen, genauso wenig wie ein revolutionär sein. In diesem Sinne spricht die SI auch davon, Zitat, dass es weder eine situationistische Malerei oder eine situationistische Musik, wohl aber eine situationistische Anwendung dieser Kunstmittel geben kann. Auch ging es der SI am allerwenigsten darum, sozusagen missionarisch, mit den Mitteln der Kunst die Welt verändern und das Leben ändern, wie der Surrealist André Breton in Anlehnung an Marx und Rimbaud gefordert hatte, sondern darum, Öl dahin zu bringen, wo Feuer ist, wie der späte De Boer sich ausgedrückt hat. Das heißt jedoch auch nicht, Feuer dahin bringen, wo Öl ist. Denn wenn kein Feuer da ist, schaffen auch die subtilsten künstlerischen Praktiken keine revolutionäre Situation, welche Marx als Situation bezeichnet hat, Zitat, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, hic rhodos, hic salta. Dass immer nur im Nachhinein und dabei auch nur im politischen Handgemenge bestimmt werden kann, ob etwas politisch, künstlerisch oder subversiv ist bzw. war, ist auch der Grund, warum eine gut gemeinte, engagierte Kunst sowie eine Politikform, die sich künstlerischer Praktiken bedient, wie wir sie etwa von den sogenannten Kommunikationsguerilleros her kennen oder von der Kunst des kreativen Straßenprotestes, beispielsweise politisches Straßentheater, Radical Cheerleading und all solcher Sachen, die versucht von vornherein subversiv zu sein oder zu zündeln im Sinne von Feuer dahin bringen, wo Öl ist, hat letztlich immer etwas Tragisches an sich, wenn nicht gar etwas Peinliches. Mit dieser eventuellen Provokation möchte ich meinen Partner beenden. Vielen Dank. Die Geschichte der kunstmodernistischen Avantgarde ist die andere Dimension der Moderne,